Ja, das durfte ich vor 2 Wochen gerade sehr viel erfahren. Das war, auch wenn es so ein kleiner Eingriff war, es war den Bienen wohl ein bisschen kalt, die mochten mich da nicht so gerne. Und schwupps war eine unten im Hosenbein drin. Und wenn die erstmal da drin sind, das ist denen da einfach so eng, dann wird halt schnell mal losgeschlagen. Oh ja, und das tut da nicht weniger weh. Aber auch als Zuschauer, wenn Honig entfernt wird oder so, sollte man auch gerne mindestens einen Kopfschutz tragen. Das durfte ich ja feststellen. Gibt es noch was Wichtiges zum Thema Imkern zu erzählen von dir? So wirklich fällt mir nichts ein. Dann darfst du noch jemanden grüßen und du hast den Schluss, das Schlusswort, bevor wir Tschüss sagen. Ja, wen soll ich denn grüßen? Doch, einer fällt mir ein. Und war einer, der schon öfters mal gelöchert hat und mich angeplatzt hat, dass ich doch endlich mal was über Bienen erzählen soll. Er möchte es endlich gerne mal hören. Und zwar den lieben Sönke vom Camping Caravan Podcast. Liebe Grüße. Und von Oma Erna erzählt. Auch ein toller Podcast. Oh ja, den verschlinge ich, sobald er rauskommt. Ich glaube, Oma Erna hat auch mal einen Honiglack verdient. Ja, wenn sie keine Geschichte mehr über Rhabarber erzählt. Ich esse trotzdem gerne Rhabarberkuchen. Ja, ich glaube, ich werde aber, sobald ich den gemacht habe und esse, an Oma Erna denken. Dann sagen wir doch mal Tschüss. Tschüss. Tschüss und vielen Dank, dass du da warst. Bye, bye. Willkommen zum Ladies Tag Folge 29. Jetzt ist du ein redest Jahr viel zu schnell, das ist grausig. Hallo. Okay, du musst auf Pause drücken. Das ist voll doof. Willkommen im Ladies Talk zur Folge 29. Ein bisschen erotischer bitte. Willkommen zur lustigen Folge 29 vom Ladies Talk. Wie ihr hört, habe ich diesmal einen Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jan, stell dich doch mal bitte vor. Wer bist du? Was machst du für ein Hobby? Wie, du machst das jetzt nicht nochmal von vorne? Doch, komm hier. So, jetzt Start. Willkommen. Nein, ich nehme es davor. Stell dich doch mal bitte vor. Wer bist du und was für ein Hobby machst du? Ich bin der Jan und bin Imker. Nee.